Das nigerianische nationale Vorbereitungskomitee für Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag des Generalissimus Kim Jong-il wurde jüngst in Abuja gegründet. Das Komitee beschloss, zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il bunte politische und kulturelle Veranstaltungen wie Festtreffen und Filmvorführungen zu organisieren, um sein heiliges und revolutionäres Leben und seine unvergänglichen Verdienste hochzuschätzen und die Propaganda für die Erfolge der Armee und des Volkes der DVJK beim Schutz der Souveränität des Landes und beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates unter der klugen Führung von Kim Jong-un aktiv zu entfalten. Unlängst gab es in Cotonou eine Veranstaltung zur Gründung des beninischen Nationalen Vorbereitungskomitees für Feierlichkeiten zum Geburtstag des Heerführers Kim Jong-il.